4. Sätze aufbauen. Sprechen Sie laut nach. A. Zahlen. Bitte zahlen. Wir möchten bitte zahlen. Entschuldigung, wir möchten bitte zahlen. B. Sprachenschule. An der Sprachenschule. Ich arbeite an der Sprachenschule. C. Getrennt. Zusammen oder getrennt? Zahlen Sie zusammen oder getrennt? D. Und ihr? Was trinkt ihr? Und was trinkt ihr?